Bevor wir vielleicht den offenen Dialog anfangen, würde ich ganz gerne die Gelegenheit bieten, nochmal beide Redner sich zu kommentieren oder irgendwelche, gibt es noch irgendwelche Aussagen zu den jeweiligen Reden? Ja, ich könnte vielleicht eine Anmerkung machen. Gerne. Auch den Unterschied Tunesien, Ägypten. Das mit dieser Verfassung ist problematisch. Und die Tunesier machen es anders. Sie haben eine, am 23. Oktober erst soll eine verfassunggebende Versammlung gewählt werden. Das heißt, es wird eine neue Verfassung geben. Übrigens eine Listenwahl, die nach Geschlechtern quotiert ist. Das sind Sachen, die haben wir in unserer Republik nur bei den Linken und bei den Grünen. Sowas gibt es dann in Tunesien und die islamistische Ennahda ist massiv für die Quotierung. Also da müssen wir auch ein bisschen umdenken lernen. Aber das wird eine neue Verfassung sein. Und das kann ein Neuanfang werden. Während, und das ist jetzt die Frage, mit der alten Verfassung in Ägypten, das ist verständlich. Das Volk wollte endlich Ruhe und Sicherheit und so weiter. Ist es natürlich schwer, jenseits aller Belastungen durch Militär und so weiter, aus dem Teufelskreis, dem Autoritären herauszukommen. Oder es ist schwerer.